Das Wort für heute. Hallo, liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Alten Testament, Jesaja, Kapitel 41, Vers 10. Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Sieh dich nicht ängstlich nach Hilfe um, denn ich bin dein Gott. Meine Entscheidung für dich steht fest. Ich helfe dir. Ich unterstütze dich, indem ich mit meiner siegreichen Hand Gerechtigkeit übe. Gott segne dieses Wort. Gottes Stärke. Wie geht es dir heute? Wie fühlst du dich? Hast du Probleme, Schwierigkeiten, Sorgen, Kummer? Wir alle haben das. Ich kenne das, wir kennen das, alle, wir kennen das alle, dass wir oft, auch wenn wir es nicht zugeben wollen oder tun, Schwierigkeiten und Sorgen haben und manchmal auch sogar vielleicht auch Angst haben, das anderen Menschen mitzuteilen. Und das muss nicht so sein. Und die Bibel sagt uns, wie wir heute in dem heutigen Vers haben, dass wir nicht auf unsere, es kommt nicht auf unsere eigene Stärke an oder Kraft oder Fähigkeit, sondern auf Gottes Stärke. Und wenn wir Schwierigkeiten und Sorgen, Kummer, Probleme haben, so zeigt uns die Bibel, dass wir uns nicht fürchten brauchen, denn wir wenden uns unserem Herrgott zu, unserem Herrn Jesus Christus, und er hat sich schon entschieden, seine Entscheidung schon getroffen, wenn wir uns ihm zuwenden. Ich helfe dir. Und dieses ist so, egal wer wir sind, als reuige Sünder, wir kommen zu Christus und sagen ihm oder teilen ihm mit, was uns auf dem Herzen liegt, was für Sorgen, Kummer, Probleme wir haben, was auch immer es sein mag. Und seine Entscheidung steht fest. Ich helfe dir, unser Herr Jesus Christus, unser Herrgott hilft uns. Und dieses ist eine Wahrheit, die nur in der Bibel zu finden ist, sodass wir unseren Weg nicht allein bestreiten müssen, sondern uns auf Gott verlassen können und ihm voll vertrauen können, denn er hat uns sein Wort gegeben. Lieber Herr Jesus, wir danken dir für deine Wahrheit hier aus dem Alten Testament, Jesaja, und wir können uns auf dich verlassen. Deine Stärke ist nicht unsere Stärke. Und wenn wir Probleme, Schwierigkeiten, Kummer, Sorgen, was auch immer haben, lass uns zu dir kommen, Herr Jesus, und deine Stärke, in und durch deine Stärke, uns die Kraft geben, auch durch die schwierigsten Situationen im Leben zu kommen, mit deiner Hilfe und nicht durch unsere eigene Kraft und Stärke, die wir nicht haben. Wir danken dir für diese Wahrheit, die du uns mitteilst in der Bibel, danken dir für deine Liebe und deine Hoffnung, die du uns gibst und in unsere Herzen sprichst. In Jesus Namen, Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.